Andacht vom 26.09.2022, Reinhard und Debbie Hirtler, übersetzt von Petra, gelesen von Ulla. Prophetischer Traum von Debbie. Reinhard beginnt. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, willkommen zu unserem Live-Spezial. Diese Woche haben wir eigentlich gesagt, keine Lives, aber es gibt ein Live. Ist das nicht seltsam? Schon bald gehen wir zum Flughafen und wir fliegen nach Europa. Aber Debbie hatte am 9. September einen prophetischen Traum und wir beiden empfanden, dass er sehr bedeutsam ist. Als Debbie sagte, dass sie den Traum im Live erzählen wird, hatte sie ihn noch nicht verstanden. Doch kurz bevor wir in dieses Live gingen, hat sie es herausgefunden. Seht ihr? Zuerst war das Prophetische und dann begreifst du es. Also, Heiliger Geist, wir bitten dich, dass wir dein Licht, dein Herz und deine Offenbarung teilen. Wir sehnen uns danach, dein Herz zu teilen. Deshalb danken wir dir, dass du heute Morgen durch Debbie fließt und durch jeden anderen, durch den du heute Morgen sprechen willst. Danke. Debbie beginnt, ihren Traum zu erzählen. Sie sagt: In meinem Traum habe ich versucht, eine Gruppe von Menschen zu warnen, dass der Feind kommen würde, um unseren Planeten zu zerstören. Aber niemand hat mir zugehört. Dann eines Tages kam der Feind und er nahm unseren Planeten, der großteils aus kleinen Frauen bestand, und er warf ihn über eine Klippe. Dort brach er in sich zusammen und explodierte und er war zerstört. Doch eine Handvoll Frauen überlebte, und sie waren sehr wütend auf den Feind. Es sah aus, als ob sie losfliegen wollten, als ob sie eine Art Cape tragen würden, wie Superhelden, mit dem sie einfach losfliegen können. Und sie waren bereit, dem Feind nachzujagen. Ich war glücklich, dass sie endlich bereit waren zu kämpfen, und ich sagte zu ihnen: Los, schnappen wir ihn! Und sie antworteten alle einstimmig: Ja, los, bringen wir ihn um. Sie waren alle sehr wütend auf ihn. Doch dann sagten sie alle mit einer Stimme: Aber machen wir es lieber morgen. Es war so, als ob plötzlich etwas über sie gekommen sei. Und dann konnte ich mit meinen natürlichen Augen sehen, dass der Feind ihre Ohren berührt hatte. Und während er das tat, war es, als ob sie unter seinen Bann kommen würden. Ich konnte das sehen und deshalb versuchte ich logischerweise, ihnen zu sagen, was gerade geschah. Doch als ich das tat, spürte ich, wie ich selbst unter dieses apathische Gefühl kam. Ich fühlte mich plötzlich vollkommen apathisch und ich konnte spüren, wie ich anfing, diesem Gefühl nachzugeben. Und deshalb schnitt ich schnell mein Ohr ab, um den Prozess aufzuhalten. Und es funktionierte. Er verlor seinen Halt über mich und ich gewann meine Entschlossenheit und meinen Fokus zurück. Und dann fingen andere Frauen an, es mir nachzutun, weil ich ihnen demonstrierte, was sie tun sollten. Dann kamen auch noch ein paar Männer hinzu, die den Feind ebenfalls töten wollten. Wir standen gemeinsam auf, um loszugehen und ihn zu fangen. Also, meine Interpretation ist folgende: Es gibt eine Gruppe von Frauen, die sich sehr klein fühlen, weil sie ständig niedergeworfen werden, immer wieder. Und jedes Mal, wenn sie aufstehen, werden diese Worte in ihre Ohren gesprochen und sie werden wieder entmutigt. Und ich denke, dass irgendein radikales Opfer notwendig ist, durch das die Stimme des Feindes buchstäblich abgeschnitten wird, so dass sie aufstehen können, um endlich diesen Planeten für Jesus einzunehmen. Das ist meine Interpretation. Ich weiß nicht, ob jemand von euch oder von den Zuhörern im Studio eine andere Interpretation hat, die er hinzufügen möchte. Reinhard sagt, darf ich etwas sagen? Debbie antwortet, ich sagte jeder, haha. Reinhard fährt fort. Wenn du genau hinschaust, was überall auf der Welt gerade passiert, dass die Dunkelheit drastisch zunimmt und wenn du sorgfältig studierst, was die Bibel über die letzten Tage sagt, dann wirst du herausfinden, dass die Lösung für diese Finsternis das Licht ist. Und das Licht sind wir, die Kinder Gottes. Wir sind das Licht. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass die Finsternis schlimmer wird. Das hat Gott sehr deutlich prophezeit. Schau doch einfach, was heute auf der Welt passiert, überall um dich herum. Die Bosheit nimmt zu und das führt dazu, dass die Liebe in vielen erkaltet. Genau das hat die Bibel verheißen. Und die Menschen suchen nach Personen, die Hoffnung bringen. Die ganze Welt sucht nach einer Person, die ihnen die Lösung bringt. Überlegen nur, was im Iran passiert. Ich habe eine iranische Freundin, die mir eine Botschaft schickte. Sie lautete: Bete, denn allein in den letzten Tagen haben sie fast 50 Leute umgebracht. Und dann schrieb sie etwas, das mich wirklich traf. Sie sagte: Das waren keine Blonden oder Blauäugigen wie die Ukrainer, deshalb interessiert sich niemand auf der Welt dafür. Vor kurzem habe ich außerdem gehört, dass in Äthiopien mehr Menschen getötet wurden als in dem Krieg in der Ukraine und niemand kümmert sich darum. Und während all das Böse jeden Tag zunimmt, sucht die ganze Welt nach einem Menschen, der die Lösung bringen soll. Und das ist die Bühne für den Antichristen. Aber ich glaube, dass Gott durch den Traum, den er Debbie gegeben hat, Folgendes sagen möchte. Es ist Zeit, dass wir, die Kinder des Lichts, aufwachen. Überleg nur, wie viele von uns unter diesem Gefühl der Apathie leben. Es gibt nichts, was ich tun kann. Wir können höchstens die richtige Regierung wählen und dann werden sich die Dinge verändern. Aber es gibt nichts, was ich selbst tun kann. Genau das empfinden die meisten Christen. Aber wenn du die Bibel liest, dann ist es eine direkte Lüge des Teufels, die wir seit Jahren glauben. Das ist der Grund, warum Jesus immer wieder sagte, wer Ohren hat, der höre. Wir müssen wie Debbie in dem Traum unsere Ohren abschneiden. Für was stehen die Ohren? Die Ohren stehen dafür, dass wir uns nicht mehr den Lügen des Feindes unterwerfen. Ach, ich kann nichts tun, dann mache ich eben nichts. Der Großteil der Christen lebt in dieser Haltung. Es gibt nichts, was wir tun können. Das ist der perfekte Nährboden für den Antichristen. Denn wenn irgendwann ein Mensch aufsteht und sagt, hey, ich kann etwas tun, dann wird jeder sagen, endlich. Was würde passieren, wenn jeder von uns, du und ich und Daniel und Debbie und unsere Zuhörer hier im Studio aufstehen und sagen würden, ich werde diese Lügen von meinen Ohren abschneiden. Ich werde nicht länger akzeptieren, dass es nichts gibt, was ich tun kann. Ich bin nicht schwach, denn ich bin stark. Ich bin kein Niemand, denn ich bin jemand. Ich wurde durch den neuen Bund in Christus hineingestellt. Deshalb kann Christus in mir alles tun. Wir müssen wirklich aufstehen. Ich glaube wirklich, dass Gott sein Volk aufwecken wird. Was mir an dem Traum sehr gefällt, ist, dass er mit kleinen Frauen anfängt, die das Gefühl hatten, nichts zu sein. Und es waren nicht nur kleine Frauen, die sich als nichts fühlten, sondern kleine Frauen, die einen Angriff überlebten. Wenn du also empfindest, dass du klein bist, dass du nur eine kleine Dame bist, die gerade so überlebt hat, dann sagt Gott zu dir, du bist diejenige, die ich benutzen will, um diese Welt zu verändern. Wie kann ich gebraucht werden? Ich habe doch gerade so überlebt. Genau deshalb kannst du gebraucht werden. Jeder, der irgendetwas überlebt hat, hat nun das Potenzial, dieses Gebiet zu erobern und andere vor derselben Sache zu bewahren. Also, nehmt die Trompeten an den Mund und sagt: Du kleiner, unbedeutender Niemand, schneide diese Lügen von deinen Ohren ab, steh auf und sage: Ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich kann absolut alles tun durch Jesus Christus, der meine Stärke ist. Hör auf die Schwäche zu blicken, die du deiner Meinung nach hast. Hör auf den Teufel zu schauen, der deiner Meinung nach so groß ist. Du lebst noch, das heißt, du hast ihn überlebt. Also weise all diese Lügen zurück. Wisst ihr, mein Herz schreit danach, dass diese gesunde, gute Aggression in Gottes Volk heranwächst, die sagt: Genug ist genug. Ich kann das Umfeld verändern, in dem ich lebe. Wenn wir das tun, werden unglaubliche Dinge passieren. Denn Gott wird diejenigen miteinander verbinden, die bereit sind, einen Unterschied zu machen. Gott gab mir vor einigen Jahren eine prophetische Vision, in der ich sah, dass eine übernatürliche Verbindung zwischen gleichgesinnten Menschen mit gleichen Herzen entstehen wird. Und wir sehen das in Europa bereits sehr stark. Ich habe ein großes Team, das für mich und mit mir arbeitet. Jede einzelne Person wurde durch Gott übernatürlich mit mir verbunden. Wir haben nicht eine Person rekrutiert. Und letzte Woche saßen wir hier in meinem Haus mit einer wunderbaren Schweizer Freundin zusammen, die jahrelang in Kolumbien gelebt hat und nun in Paraguay ist. Sie hat ein Herz für die spanisch sprechende Welt. Ich habe das schon seit ein paar Jahren auf dem Herzen. Ich wollte sogar schon Spanisch lernen, aber dieses Jahr hat es nicht geklappt. Ich habe einen Instagram-Kanal auf Spanisch geöffnet, aber es hat nicht funktioniert, weil meine Übersetzerin wegzog. Aber meine Last änderte sich nicht. Und letzte Woche saß diese Freundin, Jeanne, auf meinem Sofa und wir sprachen darüber, wie wir die spanisch sprechende Welt erreichen können. Und gestern schickte sie mir bereits eine Nachricht und sagte: Wir haben das erste Mitglied für unser Spanisch-Team. Gott hat übernatürlich eine Frau mit uns verbunden, die circa 20 Jahre lang in Spanien gelebt hat und der es ein riesiges Herzensanliegen ist, unsere Botschaften auf Spanisch zu übersetzen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Möchtest du weiter bequem auf deinem Sofa sitzen? Möchtest du weiterhin auf die Lügen des Feindes hören? Die lauten: Es gibt nichts, was ich tun kann. Ich bin schwach, ich habe keine Talente, ich habe kein Geld, ich habe keine Gaben. Ich bin einfach ein kleiner Niemand, der gerade so überlebt. Oder spürst du, wie sich gerade etwas in deinem Herzen regt? Und bist du bereit zu sagen: Genug ist genug. Ich höre nicht mehr auf diese Lügen. Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Du schreist heute aus ganzem Herzen zu Gott und sagst: Hier bin ich, gebrauche mich. Ich werde diese Lügen abschneiden. Und dann sagst du noch etwas: Herr, verbinde mich mit allen, die denselben Schrei haben. Es wird eine übernatürliche Verknüpfung von Menschen geben, die zu einer kraftvollen Armee werden. Und sie werden nicht von einem Menschen angeführt werden, sondern sie werden von Jesus Christus selbst angeführt werden. Folge einfach dem Lamm, das sein Leben für sie niedergelegt hat, sodass sie nun siegreich sein können. Wenn dieser Schrei in dir ist, dann lass ihn frei. Daniel, möchtest du auch noch etwas teilen? Ich bin sicher, dass etwas auf deinem Herzen brennt. Daniel fährt fort. Als Debbie diesen Traum erzählte und dann diese Interpretation weitergab, erinnerte ich mich an die Geschichte von Moses, der das Volk Gottes aus Ägypten befreite. Und als sie durch das Rote Meer gingen, sangen sie das Siegeslied. Herr, du bist meine Stärke, du bist mein Lied, du bist mein Sieg. Und ich spüre in meinem Herzen, dass wir anfangen müssen, dieses Siegeslied in unserem täglichen Leben zu singen, selbst wenn wir empfinden, dass sich das Rote Meer noch nicht geteilt hat. Denn dieses Gefühl ist eine Täuschung des Teufels. Wenn wir dieses Lied erklingen lassen, werden wir erkennen, dass sich das Rote Meer bereits geteilt hat, seit Jesus. Jesus schuf eine direkte Verbindung zwischen Ägypten und dem verheißenen Land. Damit du in diesem Sieg leben kannst, musst du anfangen, in schwierigen Zeiten dieses Lied zu singen. Herr, du bist mein Lied, du bist mein Sieg. Und wenn du anfängst, dieses Lied zu singen, werden deine Augen geöffnet werden und du wirst sehen, dass es einen direkten Weg von Ägypten ins verheißene Land gibt. Und kein einziger Gegner aus Ägypten kann dich auf dieser Glaubensreise aufhalten. Wenn du diesen Traum lebst, wirst du merken, dass du etwas tun kannst. Selbst wenn du dich heute wie ein Niemand fühlst, musst du verstehen, du kannst etwas tun, das nur im Glauben getan werden kann. Manchmal geben wir uns diesem Gedanken bzw. diesem Gefühl hin, dass wir vielleicht irgendwann eines Tages etwas tun können. Aber dieser Tag wird niemals kommen. Deshalb musst du heute etwas tun, damit du aufstehen und diese Ohren, diese Lügen des Teufels abschneiden kannst, musst du es durch Glauben tun. Ich weiß nicht, wie wir das tun können, aber ich weiß, dass das christliche Leben ein Leben des Glaubens ist. Und deshalb müssen wir unser Leben als Glaubensleben führen, damit wir über diese Widerstände hinauswachsen können. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir wirklich befähigt werden. Debbie fügt hinzu. Das ist wirklich gut. Und ich möchte euch Frauen einfach herausfordern, nicht immer wieder in euer altes Leben zurückzukehren. Erinnert euch, in dem Traum musste niemand alleine gehen, es war eine Gruppe. Wir sind zusammen aufgestanden. Wenn du bereit bist, diesen ersten Schritt zu machen, so wie ich es getan habe, als ich dachte, dass es gar keine Christen um mich herum gibt, mach den ersten Schritt im Glauben und dann wirst du automatisch mit diesen Menschen verbunden werden. Der Herr wird den Rest machen. Wir werden nie die ganze Treppe sehen, bevor wir nicht mit der ersten Stufe beginnen. Deshalb, wenn du zumindest die erste Stufe sehen kannst, dann geh diese. So haben wir unser Leben seit 36 Jahren gelebt und manchmal sieht es so aus, als ob wir immer noch auf derselben Stufe stehen würden. Aber die Treppe wird größer, denke ich. Wir nehmen eine Stufe und dann, schwupps, taucht eine riesige Treppe auf. Deshalb mach deinen ersten Schritt im Glauben und mach dir keine Sorgen um den restlichen Weg. Reinhard fährt fort. Und weißt du, wenn du denkst, dass du endlich am Ende der Treppe angekommen bist, dann fängt alles wieder von vorne an. Das ist das Leben des Glaubens. Ein Leben des Glaubens bedeutet, dass du niemals an den Punkt kommen kannst, an dem du es selbst schaffst. Wenn wir einmal an den Punkt kommen, an dem wir denken, dass wir es selbst machen, selbst begreifen, selbst damit umgehen können, dann leben wir nicht mehr aus Glauben. Überleg nur, wie sehr wir getäuscht wurden. In Wirklichkeit leben die meisten Christen genauso wie die Menschen in der Welt. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas schaffen können, fühlen wir uns gut. Doch als Christ sollten wir uns dann eigentlich schlecht fühlen. Wir sollten uns Sorgen machen. Wir sollten sagen, oh, ich kann das ja selbst tun, das ist nicht gut. Denn das bedeutet, ich kann es ohne Glauben machen. Ist es nicht seltsam, dass wir Dinge gerne selbst bewältigen wollen und dass wir uns wohlfühlen, wenn wir es alleine schaffen können? Doch gleichzeitig laufen wir vor den Dingen davon, die unmöglich sind. Aber ein Christ muss das Gegenteil sein. Wir sollten vor den Dingen davonlaufen, die wir leicht selbst tun können, und wir sollten auf die Dinge zulaufen, die für uns unmöglich zu vollbringen sind. Denn nun müssen wir aus Glauben leben. Dann wird unser Sieg niemals unser eigener sein. Am Ende des Tages werden wir sagen, Herr, du bist mein Sieg. Wow. Also, lasst uns all diese Lügen von unseren Ohren abschneiden, die da lauten, ich bin zu schwach, ich bin zu klein, ich kann das nicht tun, keiner mag mich, keiner liebt mich. Steh einfach auf und sage, all das sind Lügen. Debbie spricht weiter. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, oh, ihr habt so ein aufregendes Leben. Ich wünschte, ich könnte so ein spannendes Leben wie ihr haben. Ihr erlebt so viele Dinge. Doch als Gott zu uns sagte, wir sollen nach Amerika ziehen, hatten wir noch nicht einmal das Geld für die Flugtickets. Trotzdem begannen wir, uns auf den Umzug vorzubereiten. Wir begannen, Dinge wegzugeben und kümmerten uns um Reinhards Green Card. Wir taten all das im Glauben, weil Gott gesagt hatte, macht es. Also machten wir den ersten Schritt. Und zu dem Zeitpunkt, als wir tatsächlich nach Amerika umgezogen sind, sagte ich, ich habe buchstäblich keine Ahnung, wie das passiert ist. Denn laut dem Zollformular, das man im Flugzeug bei der Einreise ausfüllen muss, hatten wir so viel Geld, dass wir es angeben mussten. Wir hatten mehr, als wir einführen durften. Und wir haben unsere Sachen noch nicht einmal verkauft. Wir haben fast kostenlos alles weggegeben. Reinhard fährt fort und es ist erlaubt, 10.000 US-Dollar einzuführen und wir hatten mehr als das. Wie ist das eigentlich tatsächlich passiert? Debbie antwortet, ich habe keine Ahnung. Als wir den ersten Schritt machten, hatten wir kein Geld für die Tickets und bis wir in Amerika aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, nach 6 Monaten, hatten wir so viel. Niemand weiß, wie das passiert ist, oder doch? Gott weiß, wie es passiert ist. Wir gingen diesen Schritt im Glauben, das möchte ich sagen. Also lass Geld nicht deine Ausrede sein. Reinhard fährt fort. Und ich musste mir in diesen 6 Monaten täglich meine Ohren abschneiden. Debbie sagt, sie sind wieder nachgewachsen. Haha. Reinhard, ja, sie sind wieder nachgewachsen. Ehrlich, eines Nachts im Oktober, und wir sind am 29. Oktober umgezogen, hatte ich sogar eine Panikattacke. Der Mann Gottes hatte eine Panikattacke. Ich stellte fest, in 3 Wochen werde ich in ein Flugzeug steigen und meine Frau und meine 2 Teenager an einen Ort bringen, den ich gar nicht kenne. Ich wusste noch nicht einmal, wo wir wohnen sollten und wie wir Nahrung zum Essen bekommen sollten. Ich erinnere mich, wie ich in dieser Nacht wach war und diese Panik in mir aufstieg. Und mit ihr kamen all diese Lügen. Du wirst in Schwierigkeiten sein. Die ganze Welt wird sagen, du bist ein Versager. Sie werden dich auslachen. Deine Frau wird sich von dir scheiden lassen, weil du sie nicht versorgen kannst. Deine Jungs werden dich hassen, weil du ihr Leben durcheinander gebracht hast. Du bist vollkommen irre. Was tust du denn da? Das waren nicht meine Gedanken, verstehst du das? Das waren die Lügen, die auf mich zukamen. Ich habe das wirklich nicht selbst gedacht. Doch ich erinnere mich, dass ich in dieser Nacht in meinem Bett immer wieder einen einzigen Satz gesagt habe, die ganze Nacht lang. Gott sagt, ich werde dich niemals verlassen oder versäumen. Gott sagt, ich werde dich niemals verlassen oder versäumen. Gott sagt, ich werde dich niemals verlassen oder dich im Stich lassen. Das steht in Hebräer 13,5. Und weißt du, was wir in derselben Woche gemacht haben? Ich fuhr mit Debbie 3 Tage lang in die Schweiz, um unseren Hochzeitstag zu feiern. Logisch betrachtet war dies das Dümmste, was wir tun konnten. Eigentlich hätte ich zu Hause bleiben und alles klären sollen, weil wir ja bald umziehen mussten. Doch ich sagte, wir werden unseren Hochzeitstag immer feiern. Wir gehen. Wir verbrachten 3 Tage in einem schönen Hotel mit wirklich gutem Essen und tollem Wein. Und damals war ich froh, dass ich noch einmal sehr viel gute Schweizer Schokolade essen konnte. Haha. Heute schaue ich auf diese Zeit zurück und denke, wenn ich mir damals nicht die Ohren zugehalten hätte, hätten wir das alles niemals getan. Deshalb wirf deine Entschuldigungen über Bord. Hat noch jemand was? Daniel sagt, ich habe noch etwas, allerdings etwas anderes. Am Anfang sprachen wir über eine Frau. Ich bin vielen Frauen begegnet, die Scheidung als einzige Möglichkeit betrachten, um weiterzukommen. Und ich weiß, dass dies nur meine Wahrnehmung ist. Aber es scheint mir, als ob es eine riesige Welle von Scheidungen unter uns gibt. Und ich glaube, dass dies ebenfalls eine Lüge ist, die du von deinen Ohren abschneiden musst. Ich glaube, es gibt viele Frauen, die der Lüge glauben, dass der einzige Weg, um die Bestimmung Gottes in ihrem Leben zu erfüllen, eine Scheidung ist und dass dies der Ausweg ist, den sie gehen müssen. Doch meiner Meinung nach ist das eine Ausrede, die sie benutzen, um sich wegen ihrer Scheidung gut zu fühlen. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott uns das Gebot gegeben hat, einander aufrichtig zu lieben. Das ist eine unserer größten Bestimmungen. Es ist sogar noch mehr. Zu lieben ist unsere größte Bestimmung auf dieser Erde. Ich sage nicht, dass du in einer gewalttätigen oder missbräuchlichen Beziehung bleiben musst, das sage ich nicht. Aber ich habe beobachtet, dass viele Frauen die Entschuldigung benutzen, dass sie ihre Bestimmung von Gott erfüllen wollen, um sich deshalb scheiden zu lassen. Und Gott hasst Scheidung. Vielleicht solltest du diese Lüge wirklich abschneiden und anfangen zu erkennen, dass du ein selektives Gehör hast. An diesem Wochenende waren wir auf dem IPS und Debbie hatte eine Vision. Sie sah eine Frau, die in sehr schwierigen Umständen lebte und über der viele Wolken waren. Diese Person wollte, dass sich die Umstände ändern, damit die Sonne wieder in ihrem Leben scheint. Aber anstatt die Umstände zu ändern, hob die Hand Gottes diese Person auf und brachte sie über die Wolken. Und die Auslegung, die der Herr Debbie gegeben hatte, war folgendes: Wir müssen verstehen, dass Gott unsere Perspektive, wie wir Dinge sehen, ändern will. Wir müssen dazu 2 Dinge tun. Als erstes müssen wir die Lügen abschneiden und als zweites müssen wir anfangen, aus der Perspektive des Himmels zu sehen. Sehr oft sehen die Umstände auf dieser Erde zu groß aus, aber wenn wir sie aus der himmlischen Perspektive betrachten, sind sie sehr klein. Und wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir ewige Wesen sind, dann sind unsere Probleme hier auf dieser Erde sehr klein. Debbie fährt fort. Als Daniel anfing zu sprechen, dachte ich, dass er etwas anderes sagen würde, besonders über geschiedene Frauen. Denn manchmal benutzen geschiedene Frauen auch die gegenteilige Entschuldigung und denken, ich muss verheiratet sein, bevor ich irgendetwas tun kann. Und das ist ebenfalls nicht wahr. Wenn du geschieden wurdest, weil die Umstände außerhalb deiner Kontrolle lagen, musst du nicht warten, bis du einen Ehemann hast, bevor du Gott dienen kannst. Du kannst Gott bereits jetzt dienen. Mach heute den ersten Schritt. Das sagte Paulus ebenfalls. In welchem Zustand auch immer du bist, bleib in diesem Zustand und fang an darin, Gott zu dienen. Versuch nicht, deine Umstände zu ändern, bevor du Gott dienen kannst. Wenn Gott möchte, dass du einen Ehemann hast, wird er dir einen bringen. Aber falls nicht, kannst du einfach dort anfangen, wo du gerade bist, mit dem, was du gerade tust. Reinhard fährt fort. Leute, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Bibel nicht sagt, schneidet eure Ohren ab und das war's. Dieser Schritt ist nur ein Teil. Doch nachdem die Frauen in dem Traum ihre Ohren abgeschnitten hatten, hörten sie auf die Wahrheit. Nun wussten sie, dass sie es tun konnten. Deshalb sagt die Bibel, legt ab den alten Menschen und zieht an den neuen Menschen. Du sollst also nicht nur die Lügen stoppen, sondern du sollst gleichzeitig auch die Wahrheit annehmen. Und wir müssen uns außerdem die folgende Frage stellen. Aus welcher Quelle kommt diese Lüge? Es gibt zum Beispiel Menschen, die den neuen Bund verstanden haben und ihn nun leben wollen. Doch gleichzeitig wollen sie sich nicht von Menschen trennen, die ihnen jede Woche das Gesetz predigen, denn sie fühlen sich wohl in ihrer Gemeinde. Und dann schicken sie uns Nachrichten und sagen, bei mir funktioniert das nicht. Tja, wenn du jede Woche auf religiöse Lügen hörst und anschließend versuchst, die Wahrheit über die Lüge zu stellen, dann funktioniert das nicht. Deshalb müssen wir sagen, ich werde die Lüge abschneiden, wo immer sie auch herkommt, aus dem Fernseher, den sozialen Medien, von der Gruppe, mit der du dich triffst, selbst von den Menschen, mit denen du sprichst, egal woher sie kommt. Und dann sagst du, nun werde ich aktiv die Wahrheit annehmen. Und dafür musst du dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, dass du wachsam bist, Dinge richtig verstehst und anschließend entsprechend handelst. Okay, das ist alles von mir. Debbie sagt, von mir auch. Reinhard, wir sehen euch also in 3 Wochen. Danke, Liebling, dass du so treu warst und das geteilt hast. Debbie sagt, sehr gerne. Reinhard antwortet, und danke, Daniel. Wir sehen uns, Leute. Tschüss. Danke fürs Zuhören.